sehenswert. Der Tod gehört wieder ins Kasperletheater. Such a funny guy. Was will denn der an Weihnachten, wenn alle feiern? Unverhofft kommt oft. Wir spielen, bis uns der Tod abholt. Unser Stück. Ein Revisor kommt, immer zur falschen Zeit.